1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte dem Titel meiner heutigen Sendung sicherheitshalber eine 1 anhängen, um so zumindest theoretisch die Option zu haben, in der folgenden Woche der nachösterlichen Woche an derselben Stelle eventuell mit dem Thema fortfahren zu können, aus dem einfachen Grunde, weil das Material, das dazu in Frage kommt, doch recht umfangreich ist. Titel der heutigen Sendung entsprechend: Die großen Balladen dieser Zeit. 1. großen Balladen dieser Zeit. Manche Leute beenden Gespräche über Musik mit dem Hinweis, die Amerikanerin Laurie Anderson habe bereits einmal bemerkt, über Musik zu reden sei wie zu Architektur zu tanzen. Ich sehe das anders. Finde, Musik lässt sich ebenso gut sezieren, analysieren, diskutieren, wie zum Beispiel ein Roman, ein Bühnenstück, ein vermeintlich schlechtes oder aber auch ein vielleicht gutes Gemälde. Was ist am Anfang? Was ist am Ende? Was ist dazwischen passiert? Darüber kann man doch reden. Eine Liedform allerdings gibt es, deren Exponate ich wahlweise spontan liebe oder aber ablehne, bisweilen auch hasse. Schwer emotional also. Schwierig, diesen Gefühlsberg erst einmal zu erklimmen, zu überwinden, um dahinter dann noch halbwegs vernunftbegabt zu einem rationalen Urteil zu kommen. Die Ballade. Sie ergreift mich oder aber sie widert mich an. Dazwischen nichts. Sie zieht die Zeit quälerisch in die Länge, träge und banal. Sie verströmt nichts als puren Kitsch. Sie schürt im Umkehrschluss die Hoffnung, nie, aber auch wirklich nie, möge dieses oder jenes Lied versiegen, während wir tanzen, tanzen und tanzen. Eng umschlungen zur Ballade. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Die großen Balladen dieser Zeit. Dass ich mein Verhältnis, mein ganz persönliches Verhältnis zur Ballade in dieser kleinen Sendung hier ein wenig überprüfen will, mir vergegenwärtigen will, das verdanke ich Jan Delay. Vor 10 Tagen habe ich ihn mit seiner vielköpfigen Band im Rahmen seiner Clubtournee zum neuen Album im Kölner Stadtgarten gesehen. Fassungsvermögen dort etwa 400 Leute. Ausverkauft, klar. Es lag auf der Hand, dass er, Jan Delay, mit einem Begriff kokettieren würde, der aktuell auf jeder Fahne geschrieben steht, die auch nur ansatzweise um ihn und sein neues Album Hammer und Michel herum geflaggt wird. Rock. Welch ein Irrsinn. Jan Delay macht Rock. Hier in der Rockhauptstadt Köln. Mit diesen Worten wandte er sich breit grinsend an das Publikum, um dann ganz schnell zu versichern, das habe er auch gestern bereits in Hameln gesagt. Rockhauptstadt Hameln. Du machst ja jetzt Rock, so wird er in vielen derzeit veröffentlichten Interviews angegangen. Vor allen Dingen wohl deshalb, weil er selber, sein Camp, diese Behauptung weit vor Veröffentlichung des Albums in die Welt gesetzt hat. Willig und geradezu folgsam ist das aufgegriffen worden. Der Jan Delay macht jetzt Rock. Auf der Bühne freilich ist davon kaum etwas zu spüren. Da produziert eine vielköpfige Band, wenn ich richtig gezählt habe, 12 Musiker, eher eine Soul- und Funk-inspirierte Partymusik, in die sich auch mal kurzzeitig das Riff des Led Zeppelin-Schmockrock-Klassikers Whole Lotta Love verirrt. Wer oder was auch sonst, möchte man fragen. Im Grunde genommen nämlich, gibt es gar keinen Rock mehr. Rock ist ein Geist, eine Sphinx, ein Phänomen, von dem jeder tatsächlich glaubt, es sei mitten unter uns. Nein, mitnichten ist es das. Schau auf die Plakate der Sommerfestivals und nenne mir eine Rockband, die dort spielt. Linkin Park, sofern die irgendwo spielen, das, zugegeben, das oder die sind eine Rockband, wenn auch wohl nicht im besten Sinne. Aber lassen wir das mit der Erbsenzählerei. Jan Delay bekommt für sein Album von denen, die darüber bereits im Vorfeld der Veröffentlichung geschrieben haben, entsetzlich viel Prügel. Das habe ich im Kopf, als ich die CD erstmals in Händen halte. Und ohne auch nur einen Ton daraus bereits gehört zu haben, entschließe ich mich spontan, den Titel Nummer 6 zu meinem absoluten Lieblingssong des Albums zu küren. Scorpions Ballade heißt das Lied und ich beschließe, einfach einmal genau zu überlegen, wie es zu so einem unfassbaren Titel überhaupt gekommen sein mag. Hören kann ich das Album und mithin den Song dann ja noch später. großen Balladen dieser Zeit. Ihr merkt schon an der bisher gespielten Musik, ich fasse diesen Begriff dieser Zeit natürlich etwas größer. Also ich meine damit natürlich nicht die letzten 12 Tage. Scorpions Ballade, Jan Delay, Hammer und Michel. Stichwort Scorpions. Hardrock-Balladen sind mir ein Gräuel. Dafür kann ich mich bei denen, die sie schätzen, einfach nur entschuldigen. Pardon, es ist einfach so. Sie, diese Hardrock-Balladen, erwecken einfach unangenehme Assoziationen, etwa auch diese eine namens Kuschelrock. Innerhalb dieser bereits Ende der 80er Jahre ins Leben gerufenen Compilation-Serie feierten sie fröhlichen Urstand. Die Hardrock, die Power, die Metal-Balladen, von denen freilich ich Enter Sandman mag. Ausrufezeichen. Aber Mr. Big, To Be With You, einige werden sich noch erinnern. Grauenhaft. Oder diese Uralt-Hymne von Uriah Heep. Wie ein Bett ist sie, in das ich mich damals, als der Song erschien, nur zu gern bettete. Doch Jahrzehnte später sind die Federn durch die Matratzen von Motten zerfressen. Es ist immer noch dieses Bett. Das gleiche Laken. Es ist schlimmer als im Hotel Jackson an der belgischen Küste in Ostende. In diesen Betten da konntest du nicht eine Minute lang beruhigt die Augen schließen. Gehe nie ins Hotel Jackson. Horror, wie eben auch in diesem Song. Dieses ausgeleierte A in schier endlos wirkender Wiederholung. In der leibhaftigen Hölle, vom Teufel persönlich, 300 Jahre lang genüsslich über einem Feuer gegrillt zu werden, das kann nicht wirklich schlimmer sein als Lady in Black von Uriah Heep. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. My labor is no easier. Die großen Balladen dieser Zeit. Scorpions Ballade, Jan Delay. Wie konnte es dazu kommen? Nun, es kann doch eigentlich nur so gewesen sein. Jan Delay zückt sein Smartphone und meldet sich. Um die Mittagszeit. Ja, hallo, fragt er, und es meldet sich ein halbwegs wichtiger Mensch seiner Plattenfirma. Du Jan, sagt er, wir sitzen hier gerade bei Elbers. Anmerkung meinerseits, wir meint in diesem Zusammenhang einige halbwegs wichtige Menschen der Plattenfirma. Und Elbers ist hier jetzt einfach einmal der Name eines Restaurants in Hamburg. Fiktiv. Wir sitzen hier gerade bei Elbers, sagt also der Mensch von der Plattenfirma. Was gibt's denn? Fragt Jan Delay. Lachs, antwortet sein Gesprächspartner. Das freilich will Jan Delay so genau gar nicht wissen. Vielmehr erkundigt er sich nach dem Grund des Anrufs. Nein, so meinte ich das nicht, wird er also sagen. Warum rufst du an? Um was geht's denn, Digger? Wir überlegen gerade, sagt der Plattenfirmenvertreter. Du hast da auf dem Album einen Song, dem du noch gar keinen Namen gegeben hast. Wo es um die FDPler geht, die jetzt mit Iro-Schnitt herumlaufen. Soll das so bleiben? Wir überlegen nämlich gerade, die Fuzzis vom Radio werden kaum einen Titel spielen, der ganz ohne Namen ist. Ach so, sagt Jan Delay. Ich weiß, welchen Song du meinst. Warte mal eben. Jan Delay passiert, während er telefoniert, gerade einen Bauzaun und entdeckt dort, mehrfach überklebt, aber irgendwie immer noch gut sichtbar, die Reste eines Tourneeplakats der Scorpions. Ich hab's, brüllt er nun, ihr könnt den Song Scorpions Ballade nennen. Bist du irre? Fragt nun der Plattenfirmenmensch zurück. Ist doch eh ein Rockalbum, sagt Jan Delay nun. Passt doch. Und er ergänzt, ich bin übrigens ganz in der Nähe. Ich komme mal eben rum. Bis gleich bei Elbers. Selfish memories for a life. Die großen Balladen dieser Zeit. Ich erlaube mir hier einfach mal als Einschub den Hinweis, dass wir gerade die zeitgenössische britische Band The Hosts gehört haben, die vor kurzem ihr Debütalbum Softly Softly veröffentlicht hat. Auf einem kleinen, aber sehr langlebigen britischen Label namens Fierce Panda, das viele Bands in der Vergangenheit gewissermaßen so als eine Art von Parkplatz benutzt haben. Wenn sie gerade keinen Deal hatten, nahmen sie schon einmal Singles, in eher seltenen Fällen auch Alben, auf Fierce Panda auf, um die Zeit gewissermaßen zu überbrücken. Wenn meine Informationen stimmen, dann hat auch die inzwischen mit Supergroup-Status belegte Gruppe Coldplay ihre allererste Single auf diesem Fierce Panda-Label veröffentlicht, auf dem jetzt die Sheffield-Band The Hosts mit ihrem Album debütiert, das ich überragend finde und aus dem ich eben Musik gespielt habe. Softly, Softly heißt dieses Werk. Die großen Balladen dieser Zeit. Wäre es so gewesen, wie eben meinerseits gemutmaßt, ich würde das alles als echten Geniestreich empfinden. Scorpions Ballade. Da behauptet jemand, er mache jetzt Rock, baut sich aber in Wahrheit nur feixend davor auf und zeigt mit dem Finger drauf wie ein spöttisch gesinnter Betrachter. Schau mal da, Rock. Was haben wir denn hier? Einen Song. Nennen wir ihn doch einfach Scorpions Ballade. Mehr Spott und Verachtung einem Genre gegenüber geht nicht. Und mischt sich überdies mit einer perfiden Coolness, einem eigenen Song mit wegwerfender Handbewegung einen völlig beliebigen Namen zu geben. Ich finde, das hat Größe. Der Künstler flaniert durch seine eigene Kunst und nennt sie herablassend Scorpions Ballade. Fantastisch. Leider aber verhalten sich die Dinge anders. Fremdelnd nämlich torkelt Jan Delay und reichlich irritiert durch die vermeintliche Gegenwart, in der Nazis Musik des Rappers Tupac hören, Polizisten auf Bob Marley stehen und FDPler, wir hatten das bereits, mit Iro-Schnitt herumlaufen. Wie sich da noch zurechtfinden? Indem man auf den fahrenden Zug springt und eine Scorpions-Ballade macht, befindet Jan Delay zum Ende des Liedes hin. Das, meine ich, kann die Lösung nicht sein. Und wenn doch, dann ist es eine schwache Lösung. Inmitten übrigens eines tatsächlich eher schwachen Albums. Trotzdem, die großen Balladen der Zeit. Mit unter anderem eben auch Jan Delay. Früher waren die Hosen weiter und jetzt sind sie wieder enger. Aber das hier geht viel tiefer, ist viel gravierender und schlimmer. Ich erkenne die Menschen nicht mehr wieder. Mm-hmm. sind dahin. Denn das weiße Haus ist schwarz und Baden-Württemberg ist grün. Sehnst du es kein Kampfgegner, während Nazis für Palästina demonstrieren. Und jeder zweite FDPler trägt ein Giro und ist tätowiert. Saving up your money for a rainy day. Give it- großen Balladen dieser Zeit. The Ballad of John and Yoko. The Beatles. Fast auf den Tag genau feiert der Song übrigens seinen 45. Geburtstag. John Lennon und Paul McCartney haben ihn als Duo am 14. April 1969 innerhalb von 8 Stunden in den Abbey Road Studios aufgenommen. Wer Lust hat, sein Glas zu erheben zum Wohle von George Harrison, der kann das übrigens tun. Die B-Seite der Single, nämlich Old Brown Shoe aus der Feder von George Harrison, die wurde exakt heute, am 16. April vor 45 Jahren, dann aufgenommen. Zurück zum gerade gehörten Song. Lennon besingt höchst ironisch die Umstände seiner Heirat mit Yoko Ono. Die ganzen Hindernisse, beginnend im Hafen von Southampton, wo man Yoko und ihm, die beiden wollen etwas unentschlossen wohl, wahlweise nach Holland oder aber Frankreich übersetzen, bedeutet, sie bräuchten auch ein Rückfahrticket. So zumindest erschließt sich mir der Text. You've got to go back. Schließlich nehmen die beiden dann den Flieger nach Paris. Dort lässt ihnen ein Freund, Peter Brown, die Nachricht zukommen, dass, wenn sie heiraten wollen, sie von Paris aus runter nach Gibraltar müssen. Near Spain, nahe Spanien, wie es im Lied heißt. Von einer Verwicklung also in die nächste. Und im Mittelpunkt immer der Mensch. Die Ballade erzählt, sie berichtet. Eine Lied- und Tanzform. Wissenschaftliche Quellen wissen über sie zu berichten, eine Lied- und Tanzform wissen wissenschaftliche Quellen über sie zu berichten, so sollte es heißen, halten sich aber ansonsten überraschend zurück mit Informationen zu einem Begriff, der doch eigentlich ebenso bedeutsam wie auch weit verbreitet ist. Die Ballade in der Popmusik, zumeist träge in der Gangart und mit eher moll geprägten Akkorden versehen, melancholisch, sentimental, häufig, wie ich lese, so heißt es, tonmalerisch instrumentiert. Ursprünglich eine Gattung des Tanzliedes, abgeleitet von Ballar, okzitanisch für Tanzen. Und was bedeutet okzitanisch? Ich hasse Balladen, wenn es darum geht, ihnen auf den Grund zu gehen. Ihr merkt das vielleicht schon. Okzitanisch, eine gallo-romanische Sprache, die im Süden Frankreichs ebenso wie in kleineren Teilen Spaniens und auch sogar noch Italiens gesprochen wird. Die großen Balladen dieser Zeit. Von der Bedeutungsgalaxis hinein erneut in die Praxis. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. It's a long, long road. The Hollies, Balladen, die großen Balladen dieser Zeit. Eins. Wohl stärker als jede andere Liedgattung appelliert die Ballade in der Popmusik an das Gefühl. Die großen Themen des Weltenlaufs werden oft verdichtet zu einer Geschichte zwischen nicht selten gerade einmal zwei Menschen. Und die, klar, sind sich in Liebe zugetan. Liebe natürlich auch als Symbol für Frieden. Love is the message. We don't want no war. Liebe, das ist die Botschaft. Krieg wollen wir nicht. An dieser Stelle muss man sich kurz klar machen. Der deutsche Komponist Ralf Siegel hat in seinem ganzen Leben nicht einen guten Song geschrieben. Auch sein größter Erfolg, im Grunde eine Niete, ein bisschen Frieden, ist entsprechend wie ein bisschen schwanger. Mehr Schwachsinn geht nicht. Da lobe ich mir andere Balladen in deutscher Sprache. Komm, schlaf bei mir etwa. Wer immer nur kämpft, ohne zwischendurch auch nur einmal müde und matt an der Seite eines anderen schlafen zu wollen, der ist am Ende kein guter Kämpfer. Komm, schlaf bei mir. Ohne dieses eine Lied würde ich die Politrockband Tonsteine Scherben heute anders sehen, als ich sie sehe. Damals, 1972, das war eine echte Balladenzeit, da gab es Balladen weit und breit. Später kam Punk mit all seinen Folgen, so schwachbrüstig die im Einzelnen auch gewesen sein mögen. Einige Leute lassen bekanntlich bis heute etwa kein einziges gutes Haar an der neuen deutschen Welle und ihren Auswüchsen in Richtung Schlagerbanalität. Ich geb Gas, ich will Spaß. Darf ich bei dieser Gelegenheit gestehen? Balladen dürfen nun einmal mit schier grenzenloser Subjektivität aufgenommen werden. Darf ich also gestehen, ich traue mich das kaum, dass ich dem Sänger Markus eine der schönsten deutschsprachigen Popballaden an dieser Stelle gern in die Schuhe schieben würde? Ich sitze hier auf meinem Stern und lass im All die Füße baumeln. Oh, ich warte auf die Nacht, denn da kannst du mich gut sehen. Ich hab so Sehnsucht, bin allein, bitte komm doch heut noch. Ja, wir lieben uns nur von der Ferne. Das kleine Mädchen und der Prinz vom Stern. Onkel Mond, Cousine Mars und die tausend Sterntrabanten, sie helfen uns, was keiner weiß. Wozu hat man denn Verwandte? Sie halten nachts den Himmel frei, dann kannst du senden. Ein Telefon, das haben wir leider nicht. Doch du schreibst mit dem Taschenlampenlicht. Kleine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen. Ich schalt mich ein, ich schalt mich aus, ich glüh in 100 schicken Farben. Ein paar Sternchen pflück ich dir und binde Sträuße aus Kometen. Wir lieben einsam, aber wahr, keiner wird uns trennen. Im Universum flüstert man sich zu. Der kleine Prinz hat nachts ein Rendezvous. deine Taschenlampe brennt. Schreib mich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. Kleine Taschenlampe brennt. Schreib ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. Deine Taschenlampe brennt. Schreib ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. Die großen Balladen dieser Zeit. Es mag Leute geben, die Coltrane für eine Revolvermarke aus den USA halten, für einen Staubsauger oder aber die Figur eines Kriminalromans von Raymond Chandler. Was selbstredend natürlich nicht stimmt. John Coltrane, der große Saxophonist, seine Ballade Neymar hat mich wie wohl keine sonst mein nahezu komplettes Leben lang begleitet. Damals in der Musikschule, hier spiel mal Musik nach Noten, waren die Balladen die heiß ersehnte Rettung für Anfänger, die sich bei Achtel- und selbst Viertelnoten bisweilen noch die Finger brachen. Die Balladen hatten diese großen ballonartigen Noten, von denen es oft nur eine pro Takt brauchte. Diesen Ton konnte man also lange anhalten, viele sogenannte Schläge lang oft. Und Neymar hatte sie, diese vergleichsweise wenigen getragenen Töne. Elmer, so hieß der Pianist der ersten Band, in die es mich dann verschlug. Eine Band, mit der wir auch Neymar spielten. Wenn es freilich an den Solo-Teil ging, neigte ich mein Saxophon in Richtung Elmer und rief: Elmer, mach du bitte das Solo. Was er tat. Mir war das zu schwer. Eine Zeit lang hasste ich Neymar für den Solopart und liebte es für das melodische Thema. Hass und Liebe der Ballade gegenüber. Hier muss sie bei mir wohl entstanden sein. Was für das Ende vom Lied nichts anderes heißt als dies. Die Ballade hat, so oder so, meinen größten Respekt. Natürlich auch die Scorpions-Ballade. Gute Nacht.